Ich heiße jeden herzlich willkommen, der sich eingeschaltet hat. Wir haben heute den 24. Januar 2024, ein Mittwoch. Es sind in der vergangenen Zeit ein paar aufregende kleine Kurzvideos in die Runde gegangen, auf verschiedenen Kanälen, und es geht dabei um zwei Begriffe, die wir mal ein kleines bisschen beleuchten wollen. Und das eine ist die Massenformationspsychose und das andere ist der Mentizid. Damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden, möchte ich hier mal für ein paar kurze Momente eine kleine Einspielung vornehmen. Und das nächste ist dann die Anpassung. Und damit ich die Anpassung überhaupt erzielen kann, brauche ich dazu die volle Kontrolle der Medien. In Englisch heißt das Cancel Culture, also die Kultur killen. Das heißt, sie erschaffen eine vorgeformte falsche Natur und Kultur, die die Normalen als die Kranken darstellen. Mhm. Das wird alles auf den Kopf gedreht. Auf den Kopf gedreht. Und danach kommt dann als Produkt des Ganzen, kommt dann die Verzweiflung. Das ist der nächste psychologische Schritt. Und die Verzweiflung ist dann die Unlogik. Also alle wissen, es ist unlogisch. Die Propaganda zerstört das logische Denkvermögen. Und der Ausweg dazu, und da sind wir heute, der Ausweg ist dann die Annahme der Unlogik, um zur Gesellschaft dazuzugehören. Mhm. Und dann sind wir in der Massenformationspsychose gelandet. So, die Einspielung Nummer 1 waren diese 54 Sekunden, die ihr gerade gehört habt. Da sind zwei wichtige Begriffe drin vorgekommen, nämlich diese Massenformationspsychose und Cancel Culture. Die werden wir gleich untersuchen, aber ich will die nächste Einspielung gleich hinten dranhängen. Die ist weniger lang und hört mal zu. Hast du schon mal das Wort Mentizid gehört? Das ist nämlich der Selbstmord des logischen Denkens. Und das wird mit NLP-Techniken umgesetzt, also mit dem neurolinguistischen Programmieren. Ja. Und die Krankheit, die daraus entsteht, die ist also auch amtlich, das ist die Massenformationspsychose. Also ein sehr kompliziertes Wort. Aber im Grunde kann man es ja beobachten. Also die Menschen, die jetzt alles mit sich machen lassen, da denkt man sich ja, können die noch selbstständig denken. Genau. Und diese Massenformationspsychose, die muss eben über Generationen aufgebaut werden. Und zwar geht es darum, dass das Herstellen von Massen und Massenbewegungen, die aktiv gegen logisches Denken vorgehen, weil ihnen dadurch ein Zugehörigkeitsgefühl gegeben wird, das ihnen vorher gefehlt hat. Das ist das, was damit erreicht wird. Ja. Und ich meine, du siehst es ja heute, die Leute tragen ja in vollkommen schwachsinnigen Situationen die Maske, wo jeder weiß, dass es nichts bringt. So, hier wurde also jetzt der Mentizid erklärt. Also wir haben jetzt drei Begriffe eigentlich. Die Hauptbegriffe waren die Massenformationspsychose und der Mentizid. Und dazu gehört auch noch diese Cancel-Culture-Geschichte. So, und ich habe in der letzten Zeit gemerkt, dass sehr viele Menschen vor diesen Dingen Angst haben, weil sie nicht richtig damit was anfangen können und auch nicht wissen, wie groß diese Gefahr eigentlich wirklich ist und was da psychologisch mit ihnen passiert. Und deswegen, ihr kennt mich ja, ich bin der Angst immer entgegenwirken und das kann man meistens mit Wissen und mit Fakten tun. Und ihr kennt mich ja auch so weit, dass ihr wisst, ich gehe immer an den Anfang zurück und dann nehme ich Occams Messer. Und das ist genau das gleiche Werkzeug, was wir heute auch wieder in Stellung bringen und auf diese Problematik loslassen. Bitte beachtet dabei auch ein bisschen, dass dieser Vortragende, den wir eben da gehört haben, sagt, das muss über Generationen gehen. Sonst wird da nichts draus. Also diese Massenformationspsychose, die kann ich nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, sondern das ist ein generationelles Problem und ein muss man mit quasi mit permakulturellem Einwirken darauf losgehen. Man muss also quasi die Gesellschaft in einer permanenten Spirale halten, um diese Sache da überhaupt zu Wege zu bringen und diese Massenformationspsychose wirklich zu vollenden. Und das Schlimme dabei ist, wenn man das vollendet hat, dann kommt da ein Begriff rein und der nennt sich Epigenese, sodass dann die Veränderung sogar in das Genom geht und vererbt wird. Aber keine Angst, das geht so nicht, denn da ist Gott davor. Der hat uns ja geschaffen und der weiß ganz genau, was Epigenese ist und wie das funktioniert. Und deswegen gibt es in seinem Wort eine sehr beruhigende Aussage. Zunächst mal scheint das, was ich jetzt lese, da gar nichts mit dem Problem zu tun zu haben, was wir hier vorfinden und was gerade in diesen zwei kurzen Ausschnitten da beschrieben wurde. Aber hört es euch mal an. Also wir lesen in dem zweiten Buch Mose, das ist das Buch Exodus, also der Auszug aus Ägypten, im Kapitel 20, Abvers 4. Da heißt es, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und dienen ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Für viele wird das jetzt sehr unverständlich sein. Zunächst einmal kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Das Ganze wird dann im nächsten Satz ein bisschen eingegrenzt mit dem Begriff bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Ja, was kann denn damit gemeint sein? Also ein Bildnis oder ein Gleichnis, das sind, wir sehen oft Kirchen voller bunter Bilder, Marienstatuen und andere Heiligenstatuen und genau das ist damit gemeint. Man soll solche Bildnisse nicht anbeten. Besser gar nicht das machen. Und wenn da welche sind, die andere vielleicht gemacht haben, dann nicht anbeten. Ja? Also es ist natürlich manchmal gar nicht falsch, wenn man sich Bilder hinmalt und sich an Dinge zu erinnern. Aber das soll nie so weit gehen, dass man da irgendwas anbetet. Aber es gibt natürlich auch noch andere Formen von Bilder. Und das müssen gar nicht welche in Öl gemalt sein oder als Holzfigur schön bunt angestrichen sein, sondern das können zum Beispiel auch geistige Konstrukte sein, die wir dann oft Gedankenkonstrukte oder auch Ideologien nennen. Und die sollen auch nicht angebetet werden. Und dann kommt die Begründung. Denn ich, der Herr dein Gott, bin ein eifernder Gott. Und dann kommt diese Geschichte mit der Missetat der Väter, die heimgesucht wird bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Und da sind wir jetzt schon wieder bei der Massenformationspsychose. Also diese Geschichte, die man da macht mit Cancel Culture, also alles quasi umdrehen, das ist jetzt eine bestimmte Form von Massenformationspsychose, die man da versucht zu machen und zu kreieren. Das geht nicht einfach so über den kurzen Bausch und Bogen, sondern das braucht lange und, ta-ta-ta-ta, wer hätte es gedacht, das braucht 3 bis 4 Generationen. Also Gott hat genau gewusst, was er da sagt. Er hat uns Menschen so geschaffen, dass eine solche Sache erst nach mehreren Generationen, also so ungefähr nach 100, 110, 120 Jahren, überhaupt sich manifestiert als etwas Bleibendes und dann in das Erbgut des Menschen oder dieser Kultur und ihrer Menschen eingehendes. Nun sind wir in dieser Massenformationspsychose durch dieses Geld der Federal Reserve schon relativ lange gefangen. Viele Menschen können sich gar keine andere Währung oder ein anderes System zur Bezahlung von Dingen vorstellen, als eben nur dieses Schuldengeld, das besteht aus bunt bedruckten Papierschnipseln. Also da müsst ihr einfach mal gucken. Wir haben jetzt inzwischen gelernt, da gibt es auch Währungen, die Gold hinterlegt sind oder sogar aus Gold oder anderen Edelmetallen bestehen, also Silber- und Goldmünzen, um es ganz profan zu sagen. Aber es gibt auch ein sogenanntes Prakteatengeld. Und da müsst ihr einfach mal googeln, was das ist. Ja? Das ist ein Geld, das also ständig in Umlauf bleibt und wo Ersparen und Ansparen und Ersparnisse wenig Sinn machen, wenn sie zu lange liegen bleiben. Und damit kann man natürlich das Anhäufen großer Reichtümer und auch das gegen Zinseszins verleihen von Geld unterbinden. Aber das nur am Rande. Ich möchte vielleicht noch zu dieser Bibelstelle, die wir gelesen haben im Buch Exodus, noch eine Sache klarstellen. Wenn es hier heißt, dass Gott die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern, also bis in die dritte und vierte Nachkommengeneration der Kinder und Kindeskinder, dann meint er nicht, dass damit jetzt eine Bestrafung im Sinne von Verlust der Erlösbarkeit oder der Erlösung gemeint ist. Das auf gar keinen Fall. Sondern die Missetaten von Menschen führen zu Folgen. Und Gott sagt, wenn zum Beispiel solche Missetaten da sind, wie zum Beispiel falsche Dinge anzubeten oder falsche Dinge zu vergöttern, Ideologien oder was auch immer, auch andere religiöse Fetische oder Figuren oder falsche Götter anzubeten, das hat Folgen für die Gesellschaft, in der das stattfindet. Und er sagt, er wird diese Folgen nicht länger zulassen als bis ins dritte und vierte nach der Generation, die damit angefangen hat, ins dritte und vierte Glied. Und wenn wir jetzt mal schauen, was denn eigentlich in unserem System hier so richtig daneben gelaufen ist und warum wir diesen Mammon mit dem Zinseszins und Schuldengeld da übergestülpt bekommen haben, dann gehen wir mal einfach ein bisschen zurück, nämlich so 110, 120, 130 Jahre. Und dann stellt man fest, dass damals in dem, was wir manchmal als das wilhelminische Wirtschaftswunder bezeichnet bekommen, eine sehr starke Abkehr der Menschen von etwas vorfinden, nämlich von dem Menschsein. Der Mensch, und das habe ich ja schon oft gesagt, besteht aus einer dreifachen Steuerung. Und diese dreifache Steuerung ist zum einen die Kopfsteuerung. Die kennen wir alle. Und die haben wir ja in der Schule trainiert bis zum Erbrechen. Aber es gibt noch eine andere Steuerung, nämlich der Input mit dem Bauchgefühl, wird es oft bezeichnet. Das ist also die Empathiesteuerung, die empathische Steuerung, und da gehört auch die Intuition dazu. Und dieses intuitive, empathische, also gefühlsmäßige Erfassen unserer Welt, das nennt man bei Kindern normalerweise Spielen. Oder Spieltrieb. Und der wurde in dieser Zeit ziemlich stark unterbunden. Da ist auch die Abzweigung in unser heutiges Schulsystem passiert. In unserem heutigen Schulsystem wird ja jedes Spielen und jedes empathische und intuitive Erfassen von Dingen mehr unterbunden als gefördert und nur das zerebrale Denken mit dem Großhirn, das wird besonders trainiert und darauf wird Wert gelegt. Und wenn wir jetzt mal gucken, vielleicht könnt ihr euch zurückerinnern, dass ich immer wieder gesagt habe, die Engelwesen, die können das zerebrale Denken. Das mit der Intuition und mit der Empathie, da sind sie nicht so gut aufgestellt, wenn überhaupt. Und wir leben in einer Welt, die von Satan und seinen Kohorten regiert wird. Und die möchten den Menschen reduzieren auf ihresgleichen. Warum? Weil sie ihresgleichen ja in die Menschheit hinein versammelt haben und nicht wollen, dass ihre Nachkommenschaft da auffällt. Besonders unempathische Menschen würden da ja sehr auffallen. Und deswegen hat man versucht, über die Schulen den Kindern grundsätzlich dieses empathische und intuitive Erfassen der Realität abzugewöhnen. Und das treibt ja heute richtige Stilblüten. Ja? Also wenn Kinder zum Beispiel zappelig sind, dann sagt man, das sei eine Krankheit namens ADHS und schmeißt den Ritalin rein, also irgendwelche Beruhigungstabletten. Das ist eine ganz üble Geschichte. Denn Kinder müssen zappeln und die müssen sich bewegen. Das ist wichtig für die Körperkontrolle, die sie da erlernen. Da werden sogenannte Assoziativfasern im Gehirn hergestellt. Das sind Nervenbahnen, die die Extremitäten koordinieren, und die Extremitäten mit den Augen koordinieren und überhaupt die Körperbeherrschung koordinieren und dann bestimmte Dinge auch im Stammhirn, Kleinhirn abspeichern, sodass diese Abläufe dann in besonders rascher Weise abgerufen werden können. Also beim Treppengehen zum Beispiel muss man am Anfang noch nachdenken und dann lernt man das irgendwie und dann springt man die Treppe runter und nimmt drei Stufen auf einmal und fällt nicht hin. Warum? Weil das im Kleinhirn dann und bis runter ins Stammhirn abgespeichert wird. Und da ist der Weg, der Nervenweg zu den Extremitäten, also zu den Füßen und Händen und so weiter, um Gleichgewicht und das alles da zu halten, ganz kurz. Ja, das ist weiter unten in dem Faserstrang, geht schon fast aus dem Gehirn raus in den Spinalkanal rein. Und deswegen kann man da so schnell reagieren. Und diese Dinge, die da erfasst und erlernt werden, die sind also für das Menschwerden ganz besonders wichtig. Und deswegen ist es auch ein Frevel, wenn man den Kindern versucht, das abzugewöhnen und die in die Schule zu sperren und dort dann denen eine Krankheit anzudichten, die gar keine Krankheit, sondern eine ganz normale Entwicklung ist. Nämlich dieses Zappeln, dieses Unruhige sein, dieses Hüpfen und Springen und Rennen wollen und dieser Bewegungsdrang ganz einfach. Das ist natürlich und man sollte diese Kinder auch nicht daran hindern und schon gar nicht dann irgendwelche Pillen reinschmeißen in das arme Kind, um diesen Drang zu unterdrücken. Dann nimmt man es lieber ein Jahr aus der Schule raus und sagt, ja, lass mal diesen Drang sich ein bisschen abarbeiten und vielleicht beruhigt er sich ja dann und dann kann das mit der Schule weitergehen oder man schult es gleich ein Jahr oder zwei später ein. Ist ja kein Abbruch. So ein Werdegang wird auf jeden Fall schneller sein, als wenn ich den in die Schule reintue und der schult sich dann normal durch und schleift sich durch und hat hinterher keine Ahnung, was er dann beruflich macht, weil er einfach sich unsicher fühlt und in seiner Menschwerdung behindert wurde und dann möglicherweise sogar jemand wird, der mit dem Leben gar nicht wirklich richtig zurechtkommt. Also damit hat man ja nicht wirklich was gewonnen. Ja, dann hat man zwar der Norm entsprochen und der hat dann nach so und so vielen Jahren die entsprechende Ausbildung geschafft oder auch nicht. Und dann ist er wer, aber kann mit all dem, was er da gelernt hat, nicht wirklich was anfangen und ist berufsuntauglich. So, aber das ist gemacht worden. Man hat diese Form von Ausbildung in ganz besonders starker Form in diesem Zeitrahmen da vor 120, 130 Jahren durchgedrückt. Da ist eine Form von Pädagogik entstanden, die wir heute die schwarze Pädagogik nennen. Also einer der großen Proponenten dieser schwarzen Pädagogik war dieser Herr Schreber, der die gleichnamigen Gärten erfunden hat. Und ich kann mich erinnern, dass mir erzählt wurde, irgendwelche Vorfahren aus dieser Zeit, das ist also schon Urgroßvater, die hätten schon mit 14 ihre militärische Laufbahn auf einer militärischen Akademie beginnen müssen. Ja, das ist ja furchtbar, wenn ich mir vorstelle, ein Kind kommt gerade, ja, ist in der Konfirmation und dann nach der Konfirmation geht der in eine militärische Ausbildungslaufbahn rein, und also auf eine Kadettenschule, und wird da gedrillt für militärische Einsätze. Das ist auf keinen Fall etwas, was Gott gut findet. Also schon aus zwei Gründen nicht, weil einmal das Militärische ihm gar nicht gefällt, weil Gott ist ein Gott des Friedens und der Ordnung. Und man würde solche Kinder ja nur deswegen schon so früh einschärfen und scharf machen für kriegerische Tätigkeiten, wenn man Angriffskriege vorhat. Für einen Verteidigungskrieg ist das nicht nötig. Und für Angriffskriege ist auch Gott nicht willig. Also Verteidigung sieht er ein, das ist in Ordnung. Das ist auch sehr liebevoll, weil das schützt ja die Bevölkerung und damit auch die Kinder des Landes. Ja, und auch die Alten, aber vor allem die Kinder, das, was als die nächste Generation dann da herangezogen werden soll, die muss man natürlich vor fremden Einflüssen und insbesondere vor feindseligen fremden Einflüssen schützen können. Deswegen ist eine Wehrhaftigkeit notwendig, aber nicht zum Angriff, nicht zum Angreifen anderer. Das ist mal das eine. Und das zweite, was Gott überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn man das aus den Menschen heraus operiert oder raus erzieht, was er da eigens als ebenbildlich reingelegt hat, nämlich diese Intuition, ja, und diese Empathie. Die sind ganz wichtig. Denn die sind genau die Dinge, die es in einem Menschen braucht, um zu Gott zurückzukehren. Der Mensch hat sich ja von Gott getrennt. Das haben ja Adam und Eva schon auf den Weg gebracht. Und deswegen ist es unerlässlich wichtig, dass jedem Menschen die Entscheidungsmöglichkeit offen steht, sich wieder zurück zu entscheiden, um zurück zu Gott zu gehen. Und wenn der diese empathische Steuerung abgewöhnt bekommt, dann hat er die Mittel nicht mehr, das genau zu machen. Und deswegen findet Gott das ganz besonders schlecht. Es geht dabei gar nicht um ihn, sondern jeder Mensch sollte diese Entscheidung selbst treffen können. Und wenn er das aberzogen bekommen hat, dann kann er das nicht. Und das ist eine Einschränkung der Entscheidungsfreiheit eines Menschen. Und in diesem Einspielungen, die ich da vorhin gezeigt habe oder vorgespielt habe, sieht man ja, worum es geht. Ein satanisch operierendes Staatswesen möchte seine Bürger verwirren und zu falschen Verhaltensmustern bewegen, nämlich zum absoluten Gehorsam. Selbst abstruseste Dinge zu machen, Blödsinn zu machen, unlogische Dinge zu machen, nur um der Angst entgegenzuwirken, man könnte aus der Gesellschaft ausgestoßen sein. Und zu diesem Cancel Culture Phänomen, also dieser Kulturtötung, da ist Folgendes zu sagen. Es gibt eine Stelle in der Bibel bei Jesaja, Kapitel 5, Vers 20, da heißt es, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Naja, und in ein paar Versen weiter erlernt man dann, was da die Folge ist, nämlich, dass der Zorn Gottes über diese Leute, die das machen, entbrennt. Nun ist das kein Zorn wie menschlicher Zorn, dass einem also die Hutschnur platzt und dann schlägt er drauf, unerbittlich und unbarmherzig, sondern eine ganz andere Haltung hat Gott. Sein Zorn will Gutes bewirken und zurück zur Gerechtigkeit bringen. Das ist also wie der Zorn eines erziehenden Vaters. Der will nicht draufschlagen, um zu zerstören oder kaputt zu machen. Der will auch nicht draufschlagen oder zornig sein, um jemand nur blind irgendwelche Schmerzen zuzufügen, sondern er will in seinem Zorn das Gute bei seinen Kindern bewirken. Das ist ein gerechter Zorn. Und dem müssen wir hier unterstellen, weil Gott nicht ungerecht ist. Das ist überhaupt keine Eigenschaft von ihm. Das heißt, wenn sich eine Gesellschaft in Ideologien, falsche Religionen oder in falsches Handeln verrennt, wie zum Beispiel diese schwarze Pädagogik, dann wird Gott in seinem Zorn dieser Gesellschaft einen Weg zeichnen, der durch sehr viel Schmerzen und Leid geht, um ihnen zu zeigen, wo denn das Ganze hinführt. Und diese Gesellschaft wird dann in unserem Fall lernen müssen, was es bedeutet, einer Ideologie anzuhängen und insbesondere einer Ideologie anzuhängen, die Kriege beinhaltet. Denn dafür hat man ja diese Militarisierung der Kinderzimmer vorgenommen. Und dann kam die Federal Reserve und hat Kriege erzeugt. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, viele Kriege da seither. Und jetzt sind wir wieder in einem Krieg, aber in einem Krieg, in dem wir die Entscheidung haben, haben wir es gelernt oder wollen wir noch eine Runde? Und jetzt ist die Frage mit dieser Massenformationspsychose, wenn wir noch eine Runde einlegen, ja, dann kommt es tatsächlich dazu, dass es unwiderruflich in die Hose geht. Ja? Dann geht das nämlich ins Genom und dann kriegt man das da nicht mehr raus. Eine Menschheit, die in diese entstellte Form kommt, kann nicht mehr umkehren. Die kommt nicht mehr zurück. Vielleicht noch einzelne Individuen, ja, aber als Gesamtheit kann sie das nicht mehr. Deswegen ist auch dieser Plan der Patrioten so wichtig. Und es ist auch so wichtig, dass das relativ langsam geht, sodass auch möglichst viele wirklich am Abgrund stehend dann sehen und begreifen, in was sie da reingeraten sind und wo das seinen Anfang nahm, vielleicht dann auch. Zumindest die jetzt heute dieser Erklärung zuhören, die haben ja die Möglichkeit, das mal nachzuprüfen und sich mit dieser schwarzen Pädagogik ein bisschen zu beschäftigen, was denn da dahinter steckt und was da getan wurde. Nun, ich kann euch eines sagen, schaut mal, in einer Schule, wenn ein Schüler irgendwas an der Tafel vorrechnet, ja, und das ist also jetzt ein Rechenvorgang mit meinetwegen 10 Schritten, und er macht einen falsch, und dann kriegt er dafür den Kopf gewaschen, und die ganze Aufgabe ist dann falsch gelöst. Und das ist so typisch für diese schwarze Pädagogik. Warum lobt man ihn nicht für die neuen richtigen Schritte und sagt, du, aber guck mal, da ist dir ein Fehler unterlaufen. Sieh zu, dass du den in Zukunft da nicht nochmal machst. Oder ein Mitarbeiter einer Firma, der arbeitet jahrelang reibungsfrei und völlig tolle Entscheidungen, die er trifft und nie passiert ihm ein Fehler, bis dann irgendwann mal irgendwas passiert. Und dann kriegt er den Kopf gewaschen, wird abgemahnt und bla bla und Tod und Teufel. Das ist einfach falsch. Ja, wir leben in einer Fehlerkultur. Da werden die Fehler betont und das, was die Leute richtig machen, so gut wie nie. Und Das ist damit gemeint, mit schwarzer Pädagogik und schwarzer Anleitung. Ja, das ist nicht gut. Und wir leben da drin und haben das, ja, wir sind quasi auf diesen Köder reingefallen und haben den gefressen mit Haken, Leine und Blinker. Und ich habe das nie gemocht und habe auch immer gesagt, wenn unterrichtet wird, wenn Wissensvermittlung stattfindet, dann müssen die Leute lachen. Und sie müssen das spielerisch erfassen. Und sie müssen Spaß daran haben und sich freuen können. Dann ist auch kein Ressentiment oder eine Angst da, eine Frage zu stellen. Ich habe immer gesagt, dumme Fragen gibt es nicht. Es gibt nur blöde Antworten. Aber derjenige, der fragt, wieso ist das so? Oder wie geht das? Oder ich habe das nicht gerade mitgekriegt, ich war beschäftigt. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Ja, da muss ich doch drauf eingehen. Da kann ich dann sagen, ja, hören Sie halt gefälligst gescheit zu. Das ist eine Blödheit, weil ich habe ihn ja gerade angeleitet zum spielerischen Erfassen und zum Rumprobieren. Und jetzt hat er mal einen Moment nicht aufgepasst, weil er nämlich dem gefolgt ist und gerade was ausprobiert hat. Und dann muss ich doch bereit sein, irgendwas, was ich gesagt habe, zu wiederholen, anstatt den anzumeiern. Ich denke, er versteht, was ich meine. Aber wenn eine Gesellschaft insgesamt eine Ideologie so erhebt und ihr so frönt, dass sie dabei das Menschwerden ihrer Kinder aufs Spiel setzt, dann ist sie reif für eine Lektion, die durch zwei Weltkriege geht und dann durch den Kalten Krieg geht und jetzt durch den Informationskrieg geht. Und Leute, Gottes Zorn ist nachhaltig. Also der führt immer am richtigen Ergebnis raus, aber der hinterlässt tiefe, tiefe Spuren und eine Gesellschaft, die da nicht sich ihm wieder anvertraut, ja, die leidet sehr, sehr stark. Das gibt sehr, sehr starke Verletzungen. Aber wer macht denn die Verletzungen? Ist das Gott? Nein, eigentlich nicht. Denn die Kriege, die haben die Bösen gemacht. Das war die Federal Reserve. Das waren all diese Geheimbündler, die da solche Pläne gemacht haben. Lest euch mal die Schriften von Albert Pike durch, was der geschrieben hat über diese drei Weltkriege. Und dann seht ihr, dass das schon im Jahr 1870 und dann kurz danach geplant wurde. All diese Weltkriege, die waren geplant, schon damals. Und Gott hat es natürlich gewusst. Und er hat gesagt, okay, dann nehme ich mal meinen Schutz weg und lass sie laufen. Und dann werden sie merken, in was sie da reingeraten. Er hat also nicht selbst die Weltkriege gemacht und angezettelt und die vielen Toten erschossen oder sowas. Das ist nicht Gottes Art und ist auch nicht das, was sein Zorn da bewirkt hat. Sein Zorn hat lediglich bewirkt, dass er seinen Schutz ein Stück weggenommen hat. Aber ich kann mich erinnern, dass ich viele Leute kenne, die den Weltkrieg, den letzten, noch miterlebt haben und die gesagt haben, in all der Not habe ich mich immer an Gott gehalten und der hat mich beschützt. Mein Haus steht noch, alle meine Verwandten leben noch. Keiner ist verletzt, keiner ist tot, alles gar da. Aber wir haben immer gebetet. Wir haben immer gebetet. Wir haben Tag und Tag Angst gehabt, aber wir haben immer gebetet. Er hat uns ernährt, keiner gehungert, sind keine Bomben auf uns gefallen und so weiter. Das heißt, dass Gott auch in ganz einzelnen Lagen dann Menschen aus dieser Not herausrettet. Zwar nicht so, dass jetzt die Not insgesamt aufhört, sondern dass er einfach denen, die sich an ihn wenden, sich zuwendet und denen Schutz gibt. Andere lernen dann diesen Schutz wieder zu wollen. Ja? In der Not wenden sie sich Gott zu und stellen überrascht fest, ja gut, der macht das ja tatsächlich. Der schützt mich ja tatsächlich. Den gibt's ja tatsächlich. Das ist ja auch so eine Sache, die dieser Zorn Gottes bewirkt. Dadurch, dass er den Schutz wegnimmt, entsteht ein Verlangen danach. Und dann zeigt er denen, die ihn suchen, dass er sich finden lässt. Ja, wer sucht, der findet, sagt Gott. Und wer bietet, dem wird aufgetan. Das ist nicht so, dass ich sage, ach, ich bräuchte mal 3 Millionen, um da mir eine neue Yacht zu kaufen oder irgend sowas. Nein, das ist sinnloses Zeug. Das wird Gott nicht erhören. Aber wenn ich in der Not bin und suche seinen Schutz, seine Hilfe, seine Unterstützung und ich tue das ehrlich, dann lässt er sich finden. Und insofern sind wir tatsächlich an einem Scheideweg. Ja, wir sind an dem Scheideweg. Was wollen wir machen? Wo wollen wir hin? Also Gott hat das mit diesen Patrioten da ausgeklingelt. Übrigens, ich habe jetzt die Tage erst gelernt, dass diese Corona-Krise oder diese Plandemie dass das schon seit 1947 bekannt war. In der Zivilbevölkerung, also es gab schon damals einzelne Menschen, die wussten, dass von der bösen Seite, von Satans Seite, das geplant wird. Das hat mich überrascht. Ja, ich habe das ja dann ein paar Jahrzehnte später auch gemerkt, aber damals habe ich das noch nicht, na gut, Kunststück, ich habe ja noch gar nicht existiert, 1947 gab es mich nicht. Und das ist eigentlich auch so eine Sache. Ja, die Menschheit hätte sich das ersparen können, wenn sie rechtzeitig auf Leute gehört hätte, die das wussten und die aber verhöhnt wurden, weil sie solche Dinge gesagt haben. Ja? Es gibt ja diese Aussage, das kann ich gar nicht glauben. Seht ihr, und das ist schon eine Eingrenzung. Ja, es ist schon fast eine ideologische Eingrenzung. Es ist eine Abkopplung von der Realität. Denn der Realität oder Gott oder der Wahrheit ist das völlig egal, was ich glauben kann oder nicht. Das geschieht einfach so. Ja? Und es gibt diesen Ausspruch, was kratzt es die deutsche Eiche, wenn eine Sau sich dran wetzt? Und ja, das tut ihn die Eiche nicht. Der ist das egal. Beim nächsten Gewitter wird der Dreck von der Sau wieder abgespült. Und die Eiche, die steht noch in 500 Jahren da. Ja, das sind schon Generationen von Wildschweinen tot. Das heißt, im Grunde genommen, die Realität, die kümmert sich nicht darum, was einer glauben kann oder nicht. Der Mensch sollte sein Auffassungsvermögen trainieren, damit er auch ungewöhnliche Dinge erstmal annehmen kann, ohne gleich zu sagen, nö, das glaube ich nicht. Das ist das ideologiefreie Vorgehen. Erstmal die Dinge einfach annehmen. Auch mal eine fremde Meinung gelten lassen. Ja, ich muss sie ja nicht glauben, aber ich kann sie zumindest mal erst stehen lassen und überprüfen, ob das richtig sein könnte. Und wenn ich sage, ich kann es nicht ausschließen, dann lasse ich es liegen. Und wenn irgendwann das kommt, dann sage ich, oh, das hat er damals schon gesagt. Mensch, da muss man jetzt aufpassen. Aber wenn ich es von vornherein verunglimpfe und sage, nein, das kann nicht stimmen, weil ich es nicht glauben kann, dann habe ich mich festgelegt und dann werde ich es dann auch noch nicht mal merken, wenn es kommt. Und dann stehe ich unbewaffnet da und ungeschützt da. Und das ist ja genau das, wovon ich die ganze Zeit rede. Ideologie ist immer schlecht, weil sie immer am falschen Ende einschränkt und die Realität nicht respektieren will, weil ich meine eigenen Gedanken oder mein eigenes Glauben über die Realität setze und damit über Gott. Ja, und es führt übrigens auch zur Respektlosigkeit gegenüber meinen Mitmenschen. Denn eben gesagt, wenn einer eine andere Meinung sagt oder zum Beispiel so eine Warnung hat, wie der 1947 schon wusste, dass Corona kommt, ja, wenn ich den dann abwimmle und sage, komm, bleib mir weg mit deinem Blödsinn da, dann ist das eine Ideologie. Und ich habe mich damit verarmt und schutzlos gemacht. So, aber keine Angst jetzt vor dieser Massenformationspsychose, auch nicht vor dem Mentizid. Das wird so nicht kommen jetzt erstmal, aber ihr müsst klar euch machen, dass wir hier an einem Scheideweg stehen, wie wir in Zukunft mit der Realität umgehen, wie wir in Zukunft mit Gott umgehen und mit der Wahrheit umgehen und auch mit unseren Mitmenschen umgehen. Nicht jeder, der irgendwas sagt, was ich zunächst mal erst erstaunlich finde, sagt was Falsches. Aber das kann man überprüfen. Und die Realität ist viel vielschichtiger, als viele Leute einfach mal gemeinhin annehmen. Und sie ist nicht unbedingt das, was ich im Fernsehen sehe. Wisst ihr, warum das Fernsehen so toll ist? Das Fernsehen ist gemacht, um zu lügen. Denn einem Menschen ins Gesicht zu lügen, das ist schwer. Da wird man rot. In eine Kamera reinzulügen, ist ganz einfach, weil das ist ja nur eine Maschine. Aber dass die Kamera das dann auf den Bildschirm projiziert und Millionen von Menschen vorzeigt, ja, da kann ich reinlügen, ohne dass ich rot werde, weil ich lüge ja nur die Kamera an. Und die Kamera gibt's dann weiter an die vielen Menschen. Und deswegen ist es immer mit Vorsicht zu genießen, was in irgendwelchen Print- oder TV- oder Funkmedien kommt. Weil die können in ein Mikrofon oder eine Kamera reinlügen oder einfach auf eine Druckmaschine lügen, verzapfen, ohne rot zu werden. Weil das sind ja nur Maschinen. Aber die geben das weiter. Und deswegen ist das mit großer Vorsicht zu genießen. Propaganda geht immer über Medien. Und was sagt Gott dazu? Er sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und Augen hat zum Sehen, der sehe. Und damit ist nicht Fernsehen gucken gemeint, sondern Leute fragen und sich's von denen sagen lassen. Und dann hinhören und hingucken. Und dann sieht man in der Körpersprache schon oft, ob einer lügt oder nicht. Mir hat vor vielen Jahren mal einer gesagt, Nacktsein ist das Natürlichste von der Welt. Ja, habe ich gedacht, für Regenwürmer schon. Aber Menschen, da sehe ich keinen, der nackt rumläuft. Ja, und man kann das relativ einfach ausregeln. Das ist ein ideologischer Blödsinn. Ja, da ist einer ein FKK-Fetischist. Nun gut, das kann er ja machen. Aber die Behauptung, nackt sein sei natürlich, ist natürlich für Regenwürmer durchaus tatsächlich so, aber für Menschen eher nicht. So, jetzt habe ich ja mehr Zeit gebraucht, als ich eigentlich wollte. Ich wollte noch ein bisschen was anderes sagen, aber das kommt dann beim nächsten Mal. Ich werde es heute mal wieder bei sich bewenden lassen und wünsche euch einen schönen Tag und noch eine schöne Restwoche. Und dann hören wir uns wieder. Bis bald. Ciao.